Die Thais hielten auch deshalb still, weil sie auf weitere Geschäfte mit Benko in Europa hofften. Zwar hätten sie ihm nie hundertprozentig vertraut, heißt es aus ihrem Umfeld, aber gleichzeitig bewunderten sie Benko für seine Immobiliengeschäfte, an denen Benko sie später mit dem Erwerb des Schweizer Warenhauses Globus auch beteiligte. Mit dem Jahresanfang 2020 allerdings werden aus unrentablen Häusern hohe Verlustbringer. Der für Benko überlebenswichtige Mietentrick gerät in Gefahr, als aus dem chinesischen Wuhan Nachrichten über ein rätselhaftes Lungenvirus nach Europa dringen. Bald senden die italienischen Fernsehanstalten Bilder von überfüllten Intensivstationen im Norden des Landes, von Menschen, die auf den Fluren der Krankenhäuser ersticken. Corona übernimmt die Herrschaft über Europa. Im März 2020 verhängt der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, den ersten Lockdown. Auch der Einzelhandel, mit Ausnahme der Lebensmittel- und Drogeriegeschäfte, muss schließen. Die wirtschaftlich unrentablen Warenhäuser von Karstadt und Kaufhof, gerade erst fusioniert, sind besonders empfänglich für die Wirkungen des Virus. Eine schwache Konstitution mit Verlusten im dreistelligen Millionenbereich trifft auf Einstellung des Geschäfts und später, nach Aufhebung des Lockdowns, auf Konsumzurückhaltung. Ab hier beginnt ein leidvolles Sterben auf Raten. Es ist der 1. April 2020, an dem Galeria-Vorstand Miguel Müllenbach anstelle seines Vorgesetzten Stefan Vandal eine Pressemitteilung versenden lässt. Vandal ist zu dem Zeitpunkt spurlos verschwunden und telefonisch für das Signa-Management nicht erreichbar. Später wird er dafür einen Bandscheibenvorfall verantwortlich machen. Die Geschäftsführung von Galeria Karstadt Kaufhof hat vor dem Amtsgericht Essen einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens gestellt, schreibt Müllenbach. Dies gilt auch für die Tochtergesellschaft Karstadt Sports. Das Gericht hat dem Antrag stattgegeben. Ziel ist es, Galeria zu schützen. Die harten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für den innenstädtischen Non-Food-Handel und die langwierige Umsetzung staatlicher Hilfen über die Hausbank haben diesen Schritt notwendig gemacht, heißt es darin. Bei Galeria übernimmt fortan ein Mann die Regie, der den Beinamen Notarzt der deutschen Wirtschaft trägt. Arndt Geiwitz, ein hochaufgeschossener Mann mit markanter Brille, trat bereits in der Vergangenheit an, namhafte Unternehmen durch die Insolvenz zu lotsen. So versuchte er, Schlecker zu retten. Beim Modezaren Willy Bogner sprang er als Treuhänder ein. Geiwitz reizen die prestigeträchtigen Fälle. Bei Galeria ist er Benkos Mann. Das Schutzschirmverfahren erlaubt es dem Unternehmen, sich von allen Verbindlichkeiten zu trennen, auch von überhöhten Mieten. Geiwitz verhandelt die Verträge der Häuser nach. Im ersten Insolvenzverfahren, in dem rund 40 Häuser geschlossen wurden, konnten die Mieten um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag reduziert werden. Nur die Geschäfte, die zur Signa gehörten, fasst er nicht an. Geiwitz agiert taktisch geschickt. Transparenz darüber, wie die Mietverhandlungen mit den Eigentümern stünden, habe es nicht gegeben, erzählt einer, der dabei war. Lange hieß es, noch nicht ausverhandelt, alles offen. Erst am Schluss kamen die Mieten auf den Tisch. Als Kompensation für die hohen Mietzahlungen an die Signa bot Benko dann einen Zuschuss in Höhe von 200 Millionen Euro an. 100 Millionen aus der Signa Prime, 100 Millionen aus der Holding. Zu diesem Zeitpunkt hieß es, Deal oder Dead. Gibt es keine Zustimmung, geht Galeria den Bach runter. Die Arbeitnehmer hätten endlich Ruhe gewollt. Der Gläubigerausschuss sei ohnehin so aufgestellt gewesen, dass Signa ihn kontrollierte. Damit hätte man das durchdrücken können. Im zweiten Schutzschirmverfahren verzichteten die Signa-fremden Eigentümer erneut auf einen zweistelligen Millionenbetrag an Mieten, während sie in Benkos Häusern weiter anstiegen. Ein Betreiber eines mittelgroßen Standortes im Süden von Deutschland beklagte einen Mietanstieg binnen 3 Jahren und während 2 Insolvenzen um 200.000 Euro jährlich, bei gleichzeitig sinkendem Umsatz. Erst mit der Insolvenz der Signa traute sich das Galeria-Management öffentlich gegen die hohen Mieten zu opponieren. In verschiedenen Interviews bemängelte Galeria-Chef Oliver van den Bosche die überhöhten Mieten für viele Häuser, die Galeria daran hinderten, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Ob das Mietthema für Galeria mit der Signa-Pleite nun endgültig vom Tisch ist? Daran darf gezweifelt werden. Anfang April 2024 präsentiert Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus zusammen mit Galeria-Chef Oliver van den Bosche, den neuen Käufer in der Essener Zentrale, die US-Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners. Eigentümer ist der Immobilien-Tycoon Richard Baker. Galeria erlebt damit ein unschönes Déjà-vu. Baker hatte als Chef von Hudson's Bay Company im Jahr 2015 Kaufhof übernommen und 4 Jahre später an René Benko verkauft. Eine seiner ersten Amtshandlungen nach dem Kauf? Mieterhöhungen. Und zwar um satte 36,8%.